Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 9. Zitat: So, dann habe ich mal den ersten Log wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung gelöscht. Zusammen mit bla bla bla. Und man darf raten, wo die herkam. Richtig, München. Genau diese Idioten meine ich. Zitat Ende. Also das mit dem bla bla bla, naja, das habe ich dann da irgendwie reingesagt, weil man sagt hier keine Namen, ne? Versteht ihr? Aber dazu habe ich eine Geschichte. Und die würde ich euch gern erzählen. Es war einmal ein Dosenleger, der überlegte lange, wohin er sein Döschen legen sollte. Und als er endlich den geeigneten Platz gefunden hatte, fragte er nicht lange, sondern legte die Dose aus und erfreute sich an den Loks. Zwar hätte er vor der Auslage des Döschens um Erlaubnis fragen müssen, aber darüber sah er geflissentlich hinweg. Die Monate gingen ins Land. Ab und zu tauschte der Dosenleger das Logbuch, aber die Freude an den Loks ward nicht weniger. Eines Tages zog jedoch eine schlimme Seuche in das Land ein und forderte ihre Opfer. Die Ordnungsbehörden wussten sich keinen anderen Rat und hießen die Menschen voneinander Abstand zu halten, nicht zu reisen und zu Hause zu bleiben. Mancherorts wurde sogar verboten, das Haus zu verlassen. Viele Menschen hielten sich daran, doch einige wenige zogen dennoch durch die Lande und suchten weiter Dosen. So begab es sich, dass einer dieser Sucher auch die Dose des Dosenlegers fand und sich im Log damit brüstete, trotz aller Verbote zur Dose gereist zu sein. Wie dreist konnte jemand sein, seine Dose zu suchen, obwohl er gar nicht dort sein durfte, und zu allem Überfluss den Fund noch öffentlich zu notieren? Das erzürnte den Dosenleger so sehr, dass er das Log löschte, weil es in seinen Augen nicht rechtens war. Und damit nicht genug, beschimpfte er den Finder noch. Dieses Verhalten rief den Schiedsrichter auf den Plan. Dieser hieß den Dosenleger, sich an die Regeln zu halten, und die einzige Regel, die einem Sucher erlaubt, den Fund öffentlich zu notieren, ist einfach. Der Sucher dürfe es, sobald er das Logbuch signiert hat. Es spiele keine Rolle, wie er an das Logbuch gelangt sei, und es sei auch nicht die Sache eines Dosenlegers, eigene Regeln zu erfinden oder darüber zu urteilen. Das missfiel dem Dosenleger, der sich in der Rolle des selbsternannten, verlängerten Exekutivarms sehr gefallen hatte. Er tat sein Missfallen lautstark kund, und weil er trotz weiterer Ermahnungen kein Einsehen zeigte, wurde er aus der Gilde der Dosenleger verbannt. Drum merke, du kannst zwar eigene Regeln aufstellen, darfst dich aber nicht wundern, wenn man dich damit nicht mitspielen lässt. Tja, so könnte es kommen. Wäre ja nicht das erste Mal, falls jemand das Spiel nicht versteht, verstanden hat oder partout nicht verstehen will. Viele Hörer dieses Podcasts verstehen TJ in Sachen Kescherwelten auch nicht. Das mag verschiedene Gründe haben, wobei das nachfolgend vorgelesene Kapitel in dieser Sache ebenso wenig hilfreich sein wird. Sich bis hierhin ergebene Fragen könnten möglicherweise in Kapitel 7 namens Antworten gleichlautende finden. Zunächst wird der geneigte Hörer allerdings gebeten, sich in Geduld zu üben und derweil mit Kapitel 6 vorlieb zu nehmen. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 6. Das verlorene Kapitel. Prolog. Erwartungsgemäß dürfte es der eine oder andere Geocacher bis hierhin geschafft haben. Die Teile 1 bis 5 sind gefunden, Teil 7, der Bonus auch, wobei Freund-Abstandskonflikt einigen Findern nicht unmaßgeblich zur Seite stand. Aufgrund der räumlich stark entzerrten Verteilung an dieser Stelle nochmals die Auflistung der einzelnen Kapitel. 1. Baum. 2. Hut. 3. Stab. 4. Bast. 5. Solangbraun. 6. Das verlorene Kapitel.

sei erwähnt, dass eine dreiteilige Pentalogie lediglich 5 Fragen zur Lösung des 7. Teils zulässt, was jedoch nicht bedeutet, dass weitere Fragen nicht gestellt werden dürfen. Nur sind diese und ihre Antworten wahrscheinlich nicht von weiterer Relevanz. Relevant, wenn auch nicht zum Finden dieses Caches, ist allerdings, dass das Verstecken nur einer Dose das Leben vieler tausend Menschen weltweit verändert, ihren Geist beflügelt und zu unzähligen Ideen, Aktionen und Freundschaften geführt hat. Das ist Magie. Danke, Dave. Hier endeten die physikalischen Caches und ein Kapitel, das 8. nämlich, erschien nicht als Listing, sondern als Bonus in einem Buch. Dieses Buch besitzt eine TB-Nummer und ist trackbar. Der Referenzcode ist TB56VGH. Die TB-Nummer steht im Buch, welches sich in der Vitrine des Autors befindet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Buch nur sehr selten den temporären Besitzer wechselte. Nun mag es den einen oder anderen Hörer geben, dem diese Geschichte gefallen hat, der aber keine Chance hat, TJ zu besuchen, das Buch zu lesen und oder Solang Braun unter den Flügel zu schauen, dessen Referenzcode übrigens TB20TYH ist. Für die einzig wahren, die echten Fans unter euch, die alles täten, um dieses Buch und Solang Braun real berühren zu dürfen, hier die überaus mysteriöse Alternative, um an die benötigten Nummern zu kommen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Traveling Jacks Kescherwelten. Verliebte was? Haben sich in Baums Rinde verewigt. Erster Buchstabe. Wie nannte sich Stab selbst? Erster Buchstabe. In welchem Kapitel kommt die Ukulaute zum ersten Mal vor? Zahl des Kapitels. Nach Einführung von was hieß Marzipan-Titanstadt die erste Zauberin in ihren Stadtmauern willkommen? Erster Buchstabe. Wie hieß der Sturm? Erster Buchstabe. In welchem Jahr nach Daves Bohnendose nahm der Besitzer den Hähnchenhochsitz mit? Quersumme. Solang Braun. Der erste Buchstabe des Namen des Gevatters. Wie heißen Götter in der Mehrzahl im Übersetzungsfehler eines monotheistischen Buchs? Erster Buchstabe. Wie sprechen Fichten? Erster Buchstabe. Worauf saß der Käfer? Erster Buchstabe. Mit welcher Zahl kommt man weiter, wenn der Hahn von der Leiter fällt? Ziffer der Hunderterstelle. Eine was aus Marzipan-Titanstadt schuf Solang Braun? Erster Buchstabe. TJ hat sich allerdings eine Logbedingung erbeten. Verwendet im Log freundlicherweise an irgendeiner Stelle im Fließtext den Namen jener streng über den Brillenrand schauenden Person, die Esmarina der Legende nach besuchte. Traveling Jacks Kescherwelten, Kapitel 8 – Legende. Eine Krähe saß auf den Fragmenten eines alten Betongeländers, in das einmal ein Blitz eingeschlagen war, der sich aus einem mit Symbolen verzierten Stab gelöst hatte. Eigentlich war es nicht nur eine Krähe, sondern eine Hexe, die sich die Krähe geborgt hat. »Endlich«, dachte sie, die Hexe. Lange hatte sie diesen Ort gesucht. Sie war die entfernte, aber direkte Nachfahrin der ersten Zauberin, die vor unzähligen Generationen die Kescherwelt erblickte. Hier in der Nähe musste sich irgendwo der Baum befinden, von dem ihre Großmutter immer gesprochen hatte. Sie schwang sich in die Luft und flog nach Osten. Nach 161 Metern erblickte sie einen gewaltigen Stumpf, auf dem sie sich niederließ. Waren dies die Reste Baums? Unsicher begann Esmarina in den Ringen zu lesen.